السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان دي بودن جريستان قلت يوزن إني أدن دوا ستيفن بارك الله فيكم. خير إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter بإذن تعالى mit der Erklärung von Riyad al-Salihin, und wir waren bei Kapitel 27 Babu Ta'zimi Hurumati al-Muslimin wa Bayani Hukukihim wa Shafaqati alayhim wa Rahmatihim. Qala Allahu Ta'ala Thalika wa man yu'azzim Hurumati Allahi fahuwa khairun lahu عند ربه، وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كعادة المؤلف رحمه الله بدأ بالآيات وثم يأتي بالأحاديث التي لها علاقة، أو بعض الأحاديث التي لها علاقة بهذا الباب. للمسلم على المسلم حقوق، وعلى المسلم واجبات، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. وأما هنا بارك الله فيكم في قوله تعالى من يعظم حرمات الله، أي أن المؤمن يحترم الأماكن والأزمان والأشخاص التي يعظم فيها الزمان والمكان، التي يعظم الزمان الذي يعظم فيه الله سبحانه وتعالى والمكان، وكذلك الأشخاص. وأما إذا وجد الإنسان أنه ما يستطيع ذلك، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله ما حقق معنى الآية. ومن هذه الأمور تعظيم حرمات الله، تعظيم المسلمين وتنزيل المسلمين منزلتهم، فالمسلم لا يحل له أن يحقر أخاه أو يظلم أخاه. وكذلك ليس فقط في المسلم، يعني الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يقترب منها بحيث أنه يأتي بشيء فيها يخدش الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه. فالمسلم يعظم المسلمين بحيث أنه ما يأكل أمواله، ولا يطعن فيهم ولا في أعراضهم، ولا يقتلهم أو يفسد أحوالهم، وكذلك لغير المسلم، كذلك لغير المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، حرم الظلم. وإذا الإنسان أخذ حقوق الآخرين حتى لو كان غير مسلمين، فهذا ظلم، وهذا في ديننا لا يجوز. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما شعائر الله بارك الله فيكم فهي العبادات الصغيرة منها أم الكبيرة، والتعظيم يكون بأدائها و عدم الابتعاد عنها أو عدم تركها، والتعظيم لشعائر الله للعبادات يكون بارك الله فيكم كذلك في الأماكن التي يعظم فيها الله سبحانه وتعالى مثل المساجد. فتعظيم شعائر الله يعني أن يحترم الإنسان هذا المكان، وتعظيم شعائر الله في المسلمين أن يحترم المسلمين ولا يظلم المسلمين، وتعظيم شعائر الله في الأوقات بأنه مثلا في نهار رمضان حتى ولو كان مريضا فإنه لا يخرج إلى الشارع ويأكل أمام الناس، فهذا من تقوى القلوب. فالذي يخاف الله سبحانه وتعالى في قلبه فهو الذي يعظم هذه الشعائر، شعائر الإسلام، والذي لا يعظمها هذا دليل على عدم وجود التقوى في هذه المسائل في قلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الآية الأخرى لمن اتبعك من المؤمنين، أي أن الإنسان المؤمن مأمور بأن يتواضع مع إخوانه، أن يتواضع مع إخوانه وأن يعاملهم المعاملة الطيبة. فالمسلم وظيفته مع إخوانه الصبر عليهم والإحسان إليهم، وكل بحسبه. ولا شك يا أخوة هنا نقف وقفة فقط مهمة، هل نقارن أنفسنا بالصحابة؟ أكيد لا، لأن لن نصل إلى درجتي، ولكن نحن مأمورين باتباع الصحابة رضوان الله عليهم، نتبعهم نحاول. طيب هل الناس اليوم تفهم مثل هذا الأمر؟ يعني إذا تواضعت أنت لأحد الناس أو صبرت على أذى أحد الناس، هل يفهم هذا الإنسان أنك صبرت لله سبحانه وتعالى لأنك تخفض جناحك للمؤمن وأنك تتذلل للمؤمن وما تتكبر عليه وإنما تتواضع له؟ للأسف لا. فإذا لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. فإذا كنت تعلم أنه إذا سكت على هذا الذي أمامك، وإذا ظلمك سامحته، وتعلم أن هذا بهذا الفعل سيطغى وسيفعل أكثر من ذلك، فهذا لا تسامحه ولا تتواضع معه. ما معنى لا تتواضع معه؟ أي المؤمن دائما يجب عليه أن يتواضع، ولكن أي لا تتعامل معه معاملة أنك تبين له أنك يعني تعطيه قيمة عظيمة، لأن مثل هؤلاء يجب أن يتعامل معهم معاملة أخرى. لذلك في ديننا عندنا في قاضي وعندنا في إمام للمسلمين يلجأ إليه للنهي عن الظلم. فيا أخوة تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله أنه يقال للظالم اتق الله، ومن تعظيم شعائر الله أن الإنسان أو السلطان يعاقب المسيء حتى لا يزداد سوءا. لأن بعض الناس لما يفهم المسألة دائما لما تقول اخفض جناحك للمؤمنين، تواضع معهم، اصبر عليهم، خلاص يأخذ الله الأمر مطلق على الكل. لا، إذا أنت تعلم أن إنسان يظلم هذا ويظلم هذا ويظلم هذا ودائما الناس تسامح، فهذا خلاص اعتاد على هذا الأمر، وله هو ليس جيدا يوم القيامة. فإذا ظلمك فلا تتركه هكذا، وهذا من تعظيم شعائر الله. ثم قال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. يا أخوة قتل النفس محرم في ديننا وفي جميع الأديان، و الذي يقتل نفسا ظلما فكأنه قتل الناس جميعا. المعنى أنه الذي يظلم إنسان واحد كأنه ظلم الكل، والذي يقتل إنسانا كأنه قتل الكل، والذي يحيي إنسان أي يحميه من القتل أو يعينه في أنه ينجو من القتل لأنه سيقتل ظلما، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا. فالأصل في ديننا أن الذي ينتهك حرمة واحد من المسلمين كأنه انتهك حرمة المسلمين جميعا، كأنه انتهك حرمة المسلمين جميعا. وهذا الأمر دليل على وجوب تعظيم حرمات المسلمين وإعطائهم حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. هذه الآيات عظيمة، يجب على المؤمن أن يتدبرها. انتبهوا، قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. طيب قوم نوح كم مرسل كان فيهم؟ واحد. طيب لماذا قيل المرسلين جميعا؟ لأن الذي يكذب رسولا من الرسل كأنه كذب الجميع، لأن الجميع أتوا بالرسالة هذه. والأصل في المسلمين والمؤمنين أن يكونوا مثل البنيان، فإذا ظلم واحد منهم الكل تداعى له، وإذا انتهكت حرمات الله الكل وقف صفا. طب نحن لا نريد، بارك الله فيكم، أن نبتعد في كلامنا، فمباشرة سيأتي سؤال: انظر إلى واقعنا وحالنا. نعم واقعنا وحالنا مزري وسيء، وما تستطيع تطبق هذا إلى حد، ولكن أنت تعامل مع الله، تعامل مع الله. إذا كان أمر يرضي الله فافعله، إذا كان ما يرضي الله ابتعد عنه. والمسألة الأخرى المهمة أن ننظر اليوم، نرى أن المسلمين في بقاع الأرض يظلمون ويذبحون ويقتلون، وأين روح الإسلام في الآخرين بحيث أنهم يحزنوا لأمرهم ويهتموا بشأنهم؟ هذا نجده عند القلة القليلة وليس عند أكثر الناس. بس اليوم نسمع كلام آخر: اتركني بحالي وأنا ما لي علاقة بأحد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا سنجده كثيرا، نسأل الله العافية والسلام. Kapitel 27: Bewahrung der Unverletzlichkeit und Erklärung der Rechte der Muslime sowie Mitgefühl und Barmherzigkeit mit ihnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. سورة الحج لسورة 22 دي آية 30. وإمّا دي gehalten written Allahs in Ehren hält, so ist es gut für ihn bei seinem Herrn. Und Allah sagt in Surah Al-Hajj, die Ayat 32: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Und wer die heiligen Städten und Ritten Allahs in Ehren hält, so ist dies ein Zeichen von Frömmigkeit des Herzens. Allah sagt in Surah Al-Hijr, die Ayat 88: وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. So richte niemals deine Augen begehrlich auf das, was wir einen Teil von ihnen genießen lassen, und sei nicht traurig ihretwegen, und senke deinen Fitch in Barmherzigkeit auf die Gläubigen. Die Surah 15, die Ayah 88. Und Allah sagt in Surah Al-Ma'idah, der 32: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Wer einen Menschen tötet, es sei denn als Sühne für ein, sei es als Sühne oder Bireri Nefs ohne Recht, dann ist es, als ob er die gesamte Menschheit getötet habe. Und wer einen Menschen am Leben erhält, dann ist es, als ob er die gesamte Menschheit am Leben erhalten hätte. Die Surat Al-Ma'idah 5, die Ayah 32. Barakallahu fikum. Der Autor Rahimahullah Ta'ala hat natürlich eine, sozusagen eine Methode, Al-Imam Nawawi Rahimahullah, und diese Methode ist so, der bringt erstmal die Ayat und dann bringt er die Hadithe, die mit dem Thema verbunden sind. Manchmal sagt man ja, wo ist die Verbindung hier? Der spricht über wer einen Menschen tötet, und der spricht auch über dass man bescheiden ist mit den Gläubigen und so weiter. Das geht um dieses Thema. Man sollte die Muslime ehren und man sollte sie nicht verletzen. Man darf keine Ungerechtigkeiten mit den Muslimen oder mit den anderen auch anfangen. Man sollte Mitgefühl haben und Barmherzigkeit mit den Muslimen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was sind Hurumat Allah? Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Zeiten, bestimmte Orte und allgemein die Leute, die sind geehrt. Und man sollte Respekt haben vor diesen, sage ich jetzt, oder in diesen Orten, in diesen Zeiten und vor diesen Menschen überhaupt. Wenn man das respektiert und sich daran hält, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat, dann ist das richtig bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man das aber nicht macht, dann hängt davon ab. Manchmal ist das eine Sünde und manchmal ist es unerwünscht, dass man das verlässt, oder manchmal ist es unerwünscht, dass man tut. Und deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Das bedeutet, die Ehrung der Religion und der Rechte von den anderen ist in unserer Religion eine Basis. Und hier geht es um Thema, dass man die Muslime ehrt und dass man kein Unrecht gegen die Muslime anfängt. Sondern man sollte einen Muslim respektieren. Man sollte einen Muslim respektieren und ehren, indem man einen Muslim nicht erniedrigt, indem man einen Muslim nicht schlecht behandelt und indem man bescheiden ist mit Muslimen. Damit das natürlich auch klarer wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer die Riten, Allah subhanahu wa ta'ala, Rituale der Religion ehrt, dann ist das ein Zeichen für Frömmigkeit der Herzen. Die Rituale, die sind die Anbetungen und Gottesdienste, die wir in unserer Religion haben. Von diesem Ritual gehört, dass man, wenn man in die Moschee kommt zum Beispiel, da muss man Respekt vor der Moschee haben. Da muss man sich daran halten, wie man in der Moschee sein sollte. In der Moschee, man soll leise sein, man soll beten, man darf keine Sünden begehen, man darf dem anderen keinen Schaden zufügen und so weiter. Auch das hat mit Zeiten zu tun. Also in bestimmten Zeiten sollte man Allah subhanahu wa ta'ala verstehen. Wenn du siehst, eine Person betet in dieser Zeit, dann redest du nicht. Du wartest, bis er das Gebet zu Ende führt. Wenn man im Jumu'ah-Gebet sitzt, dann hört man zu. Da redet man nicht mit den Leuten. Und das gehört zur Ehrung der Rituale Allah subhanahu wa ta'ala. Unter anderem dann auch die Ehrung der Muslime, dass man kein Unrecht gegen die Muslime macht oder auch andere Leute, Muslime oder Nicht-Muslime. Und spezieller dann für die Muslime, die wirklich Iman haben, dann sollte man bescheiden mit ihnen sein. Sollte man bescheiden mit ihnen sein, Respekt ihnen schenken und man soll ihnen ihre Rechte geben und niemals Unrecht mit ihnen anfangen. Ein Beispiel hat der Autor hier genannt, und zwar, dass man eine Person tötet zu Unrecht. Warum zu Unrecht? Weil es kann sein, du bist zum Beispiel auf der Straße in der Nacht und drei Leute, die wollen dich töten. Und in Notwehr schlägst du einen von ihnen, dann tötest du ihn. Aber hier, du hast das zu Recht gemacht, weil das Notwehr war. Deshalb, wer einen Menschen zu Unrecht tötet, ist das, als ob man die ganze Menschheit getötet hat. Das heißt eigentlich in unserer Religion, wenn man Unrecht gegen eine Person macht, dann macht man das gegen die ganze Gemeinschaft und die Menschheit. Und wer eine gute Tat für eine Person macht, dann macht er das auch für die Menschheit. Weil die Leute in unserer Religion, die sollen wie eine Mauer sein, die sollen zusammen sein. Und deshalb sagte Allah subhanahu wa ta'ala, man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard. Dass man auf dieser Erde Unheil stiftet. Und deshalb tötet man jemanden. Dann ist es, als ob man alle Menschen getötet hat. Oder die Menschheit. Und wenn man eine Person rettet, dann hat man die ganze Menschheit gerettet. Das ist alles, das hat mit diesem Thema zu tun. Das heißt, du ehrst die anderen, du gibst ihnen ihre Rechte und du darfst sie weder verletzen noch schädigen. Du darfst ihnen weder, du darfst mit ihnen weder arrogant sein, noch dass du diese Leute erniedrigst. Sagt man ja, aber heute in unserer Zeit, wie ist das zu praktizieren? Wenn jemand heute dich beschimpft und du schweigst, dann sagen die Leute, du hast Angst. Oder diese Person kommt am nächsten Tag, am ersten Tag hat er dich beschimpft, am nächsten Tag beschlägt dich. Und am dritten Tag, der nimmt auch alles von dir, weil du Geduld zeigst mit ihm. Oder manche Leute, die machen immer Fehler und die anderen sagen, Verzeihung, kein Problem, Verzeihung, kein Problem. Aber ist das so im Islam? Nein, das ist nicht so. Wir haben das falsch verstanden. Und viele Leute, die verstehen das immer unbeschränkt. Das ist, wenn man sagt, ein Moslem sollte seinen Bruder ehren und der sollte Geduld mit ihm zeigen. Und wenn der Muslim auch mit dir Unrecht tut, dann versuche Geduld zu zeigen und tu niemals Unrecht. Die Leute verstehen das heute und die meisten verstehen das falsch. Die verstehen, dass ein Muslim niemals bestraft werden sollte. Doch, wir haben in der Religion sowas. Wenn eine Person ihm schlecht macht und ihm schlecht macht und ihm schlecht macht und jedes Mal verzeihen sie, dann wird er bei allen Leuten das machen. Deshalb im Islam ist diese Person verdient, bestraft zu werden, damit er nicht bei den anderen das auch anfängt. Zweitens, nicht mit jedem Muslim ist man sozusagen leise und man sagt, ja, kein Problem. Du musst wissen, mit wem du zu tun hast. Und wir haben das zur Zeit von Sahaba. Wir haben verschiedene Art und Weise vom Propheten Muhammad Sallam, wie er mit den Leuten umgegangen ist. Und Sahaba radhiyallahu alaihim auch. Sie gingen mit Leuten um, anders als normal. Nicht, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht lieben oder weil sie die Religion nicht ehren. Nein, aber das ist nützlich für die Leute, die das Schlechte machen. Weil wenn man Schlechtes macht und er hat freie Bahn, der wird immer schlimmer. Wal'iyadu billah. Man sollte eine Grenze haben. Subhanallah, das ist sehr schwer heute. Um ehrlich zu sein, das ist sehr schwer geworden, dass man sozusagen diese Hadithe und diese Ayat dass man die praktiziert im Leben. Aber du sollst etwas nicht vergessen, wir müssen dem Propheten Sallallahu folgen. Und zweitens, wir handeln mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du etwas für Allah subhanahu wa ta'ala machst, dann sei sicher, Allah wird dir was Besseres geben und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir helfen und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich unterstützen und Allah wird dich segnen. Aber diese Ehrung der Rituale Allah subhanahu wa ta'ala, Ehrung der Religion, Ehrung der Rechte von den anderen, dass man Mitgefühl hat mit Muslimen. Heute, schau mal überall, was mit Muslimen passiert auf dieser Erde. Wenn du manchmal davon sprichst, dann sagen die Leute dir, ach, bring dir kein Problem, du wirst Probleme bekommen. Schweige. Wenn du sagst, ja, also das ist falsch, was diese Person macht, sagt man dir, ach, lass mal, kümmere dich um dich selber. Ist dir egal, was die anderen tun. Ist das in der Religion so eigentlich? Nein. In unserer Religion ist das anders. In unserer Religion ist, dass man sich Sorgen macht um die anderen Muslime. Dass man weiß, was sie erleben und dass man mindestens für sie Bittgebet macht, dass man ein bisschen Mitgefühl, sage ich ein bisschen, man sollte natürlich das ganze Mitgefühl haben, aber heute sagen wir ein bisschen nur Bittgebet, mindestens, mit den Muslimen überall, die zu Unrecht behandelt werden. So barakallahu fikum, das ist schwer, das ist klar, aber man sollte versuchen, in dieser Zeit das Beste daraus zu schaffen, wenn das auch so schwer ist. Und das stimmt, das ist schwer. Wa Nabi Musa radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi sallallahu عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخوة، هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين أنهم كالبنيان، والبنيان إذا ما كان قويا متينا سقط البنيان. إذا ما اتصل الحجر بالحجر في البناء سقط البناء. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، أي أن حال المؤمن للمؤمن تكون بهذا الترابط وبهذه القوة كالبنيان، أما إذا انفك هذا البنيان دخل كل شيء إليه وسقط هذا البنيان. لذلك إذا كان هذا حال المؤمن للمؤمن، لابد أن المؤمن يبتعد عن إيذاء المسلم وعن حسد المسلم ويبتعد عن ظلم المسلم. بالعكس، المسلم يساعد أخاه ويناصر أخاه في الحق، في الحق، ويعينه على الحق، يعينه على الحق، حتى يكون هذا البناء صامدا، حتى يكون هذا البناء بناء متينا. ولكن لما يتفرق المسلمون ويظلم بعضهم بعضا يتهاوى البناء ويسقط البناء. وإذا سقط البناء أو إذا صار في البناء حفر، وصار في البناء في الأعمدة والجدران، صار في هناك فتحات، دخل كل واحد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم. أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه بليفة لدستقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت دي فعلم قلوي بيجي إسلامش الزمي بزيزي. Der wahre Gläubige steht dem anderen Gläubigen bei, als wären sie ein festgefügter Bau. Jeder Teil hält und versteckt den anderen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um das zu verdeutlichen, was macht er sallallahu alaihi wasallam, verschlang der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Finger, eine Hand mit den der anderen. Also er hat so gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Das heißt, die Muslime sollen zueinander wie ein Bau sein und fester Bau. Und wenn du einen richtigen festen Bau bauen willst, dann muss dieser Bau so sein, dass das muss ineinander verankert sein, zusammen sein. Sonst, wenn du eine Wand baust und die Steine sind weit voneinander und die Fugen, die sind sehr weit voneinander, dann wird dieser Bau nicht halten und es wird schnell ruiniert oder schnell zerstört. Aber wenn man zueinander hält und miteinander ist, dann wird dieser Bau stark bleiben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Beispiel, dann wir dieses Beispiel uns überlegen. Und er hat seine Finger ineinander, also seine Hände ineinander verschlungen, sallallahu alaihi wasallam, damit man weiß, was er meint. Das wird so sollten wir sein eigentlich, zueinander, die Muslime. Wenn das nicht passiert, dann würden wir Möglichkeiten anderen lassen, dass sie zwischen uns reinkommen und dann wird die Umma schwach. Und das ist genau, wal-iyadhu billah, unsere Situation heute. Jeder sagt, ich kümmere mich um mich selber. Ist mir egal, was die anderen tun. Und denke ich nicht, dass man zueinander hält, dass man voneinander oder einander sozusagen unterstützt. Und wenn man auch die Rechte von den anderen nicht gibt, wenn man die Muslime nicht ehrt, dann wird dieser Bau schwach und schwach. Und wenn das schwach ist, dann können die Gegner dieser Religion schneller rein in diesen Bau kommen und die können das ruinieren. Und wenn sie das von draußen nicht schaffen, dann suchen sie sich Leute von innen und die ruinieren diesen Bau. Was bedeutet, dass du zu deinem Bruder so wie eine Mauer bist oder wie das wird die Unterstützung, die Hilfe beim Guten muss da sein und die Verhinderung des Schlechten muss da sein unter den Muslimen. Auch barakallahu fikum wa anhu an Abi Musa radhiyallahu alayhi qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man marra في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه عند البخاري ومسلم. أي الذي يمر بين المسلمين ومعه النبل، النبل لها نصل، والنصل هذا حاد، وإذا يعني إذا ضرب أحد بهذا النصل فإنه يجرحه، فحتى المسلم ما يؤذي الآخرين لما يمر في مكان فيه مسلمين فيمسك هذه النصال حتى ما يصيب أحدا من المسلمين، وهذا بيان لعظم حق المسلم على المسلم، وكذلك أنه يأتي بكل خطوات بكل الخطوات التي تؤدي إلى منع إيذاء المسلم. هو سيمشي ومعه النبل، فهو لا يقصد أن يؤذي أحد من المسلمين، ولكن قد يؤذى أحد من المسلمين بهذه، فذلك احتياطا يضع يده عليها حتى ما يؤذي أحد من المسلمين، هذا كان إذا احتياطا. فكيف يا أخوة بالذي يريد إذاء المسلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك إذاء المسلم لا يجوز. معك شمسية مثلا مظلة، أو معك عصا، وإذا دخل بها تؤذي المسلمين فتتركها جانبا. في شيء يؤذي المسلمين تتركه جانبا حتى ما تقع في الظلم وتكون سببا في إيذاء أحد المسلمين. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم auch erzählt von Abu Musa überliefert. Wenn irgendjemand unsere Moscheen oder Märkte besucht und dabei einen Pfeil oder Speer mit sich trägt, sollte er das spitze Ende davon mit seiner Hand bedecken, damit es kein Muslim verletzen kann. Man hat früher diese Pfeile gehabt. Und es gab für diese Pfeile so wie eine Tasche. Und da hat man die Pfeile drinnen getan. Und die waren ein bisschen so tiefer. Oder wenn man Speer hat, dann hat das natürlich Spitze. Wenn man zwischen den Muslimen oder in die Moschee kommt und sowas hat, dann darf man das nicht freilassen. Da muss man mit der Hand nehmen von der Spitze. Nicht, dass ein Muslim sich verletzt. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Also, du musst alle Vorkehrungen nehmen, damit du einen Muslim nicht verletzt. Du musst alle Vorkehrungen vornehmen, damit du einem Menschen keinen Schaden zufügst. Und das hat damit zu tun. Das ist, wir sollen uns überlegen, wenn man normalerweise diese Pfeile hat und die sind in der Tasche, das ist normalerweise, das ist sehr selten, dass jemand sich verletzt. Aber trotzdem, als Sicherheitsmaßnahme und als Vorbeugung, man sollte das bedecken oder die Hand davor halten, nicht, dass man jemanden vom Muslimin verletzt. Dann wie ist das? Und das ist der Vergleich hier. Wenn man absichtlich einem Muslim schadet oder wenn man einen Muslim absichtlich verletzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحديث رواه البخاري ومسلم. مثل المؤمنين في توادهم يعني في محبتهم فيما بينهم وتراحمهم في مسألة الرحمة وهو الشعور اللي في القلب. الرحمة هو شعور في القلب لإسداء معروف إلى الذي أمامك لأنك تراه أنه أضعف منك. في التراحم والتعاطف يعني الشعور المتبادل فيما بينهم والعطف عليهم مثل الجسد. يعني يجب أن يكون المؤمنين في محبتهم لبعض وفي شعورهم لبعض وفي تراحمهم فيما بعض يجب أن يكونوا مثل الجسد الواحد. الأمة تكون جسد واحد. فإذا اشتكت اليد اشتكى سائر الجسد. يعني إذا واحد فرد ظلم وقفت الأمة من أجله، وإذا مرض بادرت الأمة في علاجه، ولكن إذا مرض الجسد وكل عضو يريد فقط لوحده أن يخلص فلا حول ولا قوة إلا بالله. ذهب هذا المثل. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا المثل حتى نعلم الأمر الذي يجب أن يكون عليه المسلمون. ولكن هل هذا حاصل اليوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. النعمان بن بشير، النعمان بن بشير اتسيلت دستيق زنت الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكت das Gleichnis der Gläubigen in ihrer gegenseitigen Freundschaft und Barmherzigkeit sowie ihrem Mitgefühl füreinander ist wie der Körper eines Menschen. Wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze Körper an Schlaflosigkeit und Fieber. Das war Bukhari Muslim. Das ist ein Muslim, sollte sein Bruder lieben, sollte Mitgefühl zeigen und sollte Barmherzigkeit haben mit einem Muslim. Und wenn die Muslime so sind, dann sind sie stark. Aber wenn sie kein Mitgefühl haben, keine Liebe haben, keine Barmherzigkeit haben, dann werden sie schwach und krank. Nicht, dass man denkt, ja, wenn ich das mache und die anderen nicht. Nein, das soll allgemein sein unter Muslimen, dass sie Mitgefühl haben zueinander und so. Wenn das nicht passiert, dann sind sie krank geworden. Das ist wie ein Körper. Ein Körper, das ist eine Einheit. Eine Einheit. Und wenn ein Teil, ein Glied eines Körpers Schmerzen hat oder krank geworden ist, dann leidet der ganze Körper. Dann leidet der ganze Körper, weil ein Körper gemeinsam funktioniert. Und unsere Nation funktioniert auch gemeinsam. Wenn du Unrecht tust, wenn du Sünden begehst, wenn du schlecht bist, dann machst du den ganzen Körper krank. Und dann machst du die ganze Umma krank. Einige sagen, ja, wenn ich jetzt schlecht mache, was hat das jetzt mit Millionen Muslimen zu tun? Das hat damit zu tun. Weil wenn du ein Teil dieser Nation bist und du machst schlecht, dann wird der ganze Körper darunter leiden und er kann nicht richtig funktionieren, nicht richtig agieren. Nicht richtig agieren kann der Körper. Und deshalb jeder Muslim ist verpflichtet, für seine Nation etwas zu machen, aber auf dem richtigen Weg. Jeder Muslim sollte versuchen, Mitgefühl mit den Muslimen zu haben, damit er dieses Beispiel, was der Prophet Muhammad sallam uns gegeben hat, praktiziert in seinem Leben. Aber wenn jeder für sich selber ist und wenn jeder sagt, ist mir egal, was die anderen machen, und wenn jeder wal'iyadu billah Sünden begeht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht mehr helfen und uns nicht mehr unterstützen. Und schaut mal unsere Lage heutzutage. Schaut mal die Lage, wie die Lage der Muslime geworden ist. Eigentlich sollten sie anders sein. Aber bei uns ist die Sache so heutzutage. Es gibt Leute, die schlecht machen und die Unheil stiften. Es gibt Leute, die ungerecht geworden sind. Anstatt, dass man ihnen sagt, fürchtet Allah, das ist falsch. Nein, die werden unterstützt. Und man sagt, ja, die machen gut. Die wissen, wie sie leben. Und die Krankheit wird dann stärker. Und die Lage wird immer schlechter. Natürlich, wir können auch nicht verlangen, dass die ganze Nation gut wird. Aber wir können verlangen, dass mindestens eine, sage ich jetzt, viele Leute unter Muslimen diese Hadithe praktizieren in ihrem Leben. Dass sie verstehen, dass eine Gemeinschaft wie ein Körper ist. Und wenn die einzelnen Personen dieser Gemeinschaft gut werden, dann wird auch dieser Körper gut. Aber wenn sie schlecht machen, dann bewirken sie den ganzen Körper. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم هذا الحديث به الأقرع بن حابس لما أتى رضوان الله عليه بارك الله فيكم، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل البادية، وعندهم في ذلك الزمان والله أعلم حمل الصبي أو تقبيل الصبي أمام الناس كان هذا يعني عندهم عيب في البادية. إلى اليوم موجود هذا الكلام، إلى اليوم موجود هذا الكلام، أنه ما تحمل ابنك ما تحمل بنتك. إلى اليوم موجود أنه أمام الناس ما تلعب مع طفل مع طفلك الصغير إلى غير ذلك. وهذه عادات بالية والعياذ بالله ما أنزل الله بها من سلطة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل وفد الوفد الذي كان مع الأقرع بن حابس، فأتى الحسن رضوان الله عليه صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن وقبله، فلما قبله قال له أتقبلون صبيانكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال له أنا عندي 10 ما قبلت ولا واحد في حياتي مرة. قال له من لا يرحم لا يرحم، يعني الرحمة بالطفل بطفل صغير هذا ابنك، رحمة به تحمله وتلعب معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لسانه للحسن والحسين يلعبان بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عليهما يحملها في الصلاة، يحملها في الصلاة، وكانت الصغيرة من جوار المدينة، بنت صغيرة هكذا من المدينة، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تأخذه من يده تقول له مثلا اعمل لي كذا اعمل لي كذا، وهو رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعينها ويساعدها يقضي لها حاجتها. فإذا رحمة بالمسلمين يجب أن تكون موجودة. أما الحسن فرضوان الله عليه بارك الله فيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدي هذا سيد، وقال في الحسن والحسين هم ريحانتي يعني أحبائي، وقال ولدي هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين تقتتلان، وفعلا أصلح الله به بين فئتين من المسلمين لأنه أعطى الخلافة معاوية رضي الله عليه، وبذلك كان الصلح بين المسلمين رضي الله عليهم جميعا. إذا بارك الله فيكم الرحمة تكون بالصبيان وتكون بالأطفال وتكون بالمسلمين، والذي نزع من قلبي الرحمة فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما عنده شعور أصلا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من رحمته بالناس أنه كان يريد يطيل الصلاة، ولكن كان يرى الكبير أو الأطفال أو يسمع بكاء الصبي أو بكاء الجارية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز في صلاته من أجل ذلك. فلذلك لما أتوه الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ما نقبل صبياننا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، فأنتم نزع من قلوبكم الرحمة ما تقبلوا صبيانكم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم، الراحمون يرحمهم الله أو يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما الحديث اللي بعده نأخذه مباشرة هو نفس الحديث الذي ذكرته الآن، وهو حديث عائشة رضي الله عليها أن ناس من العربي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل، نحن ما نقبل صبياننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، طيب ماذا أستطيع أفعل لكم إذا ما في قلوبكم رحمة ما تقبلوا حتى صبيانكم. والحديث الذي بعده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، يعني اللي ما في قلبه رحمة فالله سبحانه وتعالى ما يعطيه هذه المسألة ولا يرحمه الله سبحانه وتعالى. هذا بارك الله فيكم من باب الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضوان الله عليه erzählte, dass der Prophet Muhammad, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinem Enkel Al-Hassan ibn Ali in Anwesenheit von Al-Aqra ibn Habis küsste. Daraufhin kommentierte Al-Aqra: Ich habe 10 Söhne und nie habe ich einen von ihnen geküsst. Der Gesandte Allah sah ihn und sagte: Wer kein Erbarmen mit anderen hat, der hat keinen Anspruch auf Erbarmen. Und die nächste Überlieferung, das ist von Aisha, radhiyallahu anha. Sie erzählte: Einige Araber vom Lande besuchten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und fragten ihn: Küsst ihr eure Söhne? Er sagte: Ja. Da sagten sie: Bei Allah, wir küssen unsere nie. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wie kann ich euch helfen, wenn Allah aus euren Herzen die Barmherzigkeit entfernt hat? Und Jarir ibn Abdullah sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah hat kein Erbarmen mit jemandem, der sich anderer nicht erbarmt. Barakallahu fikum, die Hadithe, die drei, die sind bei Bukhari und Muslim. Und die haben alle den gleichen Sinn eigentlich. Das geht um die Barmherzigkeit mit anderen Leuten. Und wenn man keine Barmherzigkeit mit seinen eigenen Kindern, dann mit wem? Die Kinder, die sind von ihm. Das ist bei den Beduinen damals, und leider, es gibt heute auch, das war für sie wie Schande, dass sie ihre Kinder tragen und küssen vor den anderen Leuten. Und deshalb, es gibt nicht, dass sie mit Kindern spielen oder küssen oder tragen. Als Al-Aqra kam zum Propheten, der Prophet saß mit ihm, dann kam Al-Hassan. Der Prophet hat Al-Hassan genommen. Er hat ihn genommen und getragen. Und er hat ihn geküsst. Al-Aqra sah so. Er hat gesagt: Ihr küsst eure Kinder? Der Prophet sagt: Ja. Er hat gesagt: Ich habe 10 Kinder. Ich habe niemals ein Kind geküsst. Er hat ihm gesagt: Das bedeutet, das ist nicht Küssen, die Barmherzigkeit, aber Küssen eines Kindes, sein eigenes Kind mindestens, das ist ein Zeichen, dass man Barmherzigkeit im Herzen hat. Und deshalb diese Leute aus aus der Wüste, als sie gekommen sind, haben sie gesagt, da haben sie zu den Leuten von Medina gesprochen, als sie das bei dem Propheten Muhammad sallam sahen. Dann haben sie auch die Frage gestellt: Küsst ihr eure Kinder? Er sagt: Ja. Wir haben gesagt: Aber wir nicht, weil das bei ihnen Schande war. Der Prophet Muhammad sallam sagte: Derjenige, der den anderen, Allah hat das von euch weggenommen, die Barmherzigkeit. Und in der anderen Überlieferung: Wer den anderen keine Barmherzigkeit schenkt, wird er von Allah keine Barmherzigkeit bekommen. Sondern man sollte Barmherzigkeit haben, indem man gut zu den Leuten ist, indem man ihre Lage oder indem man versucht, die Lage von den anderen zu verstehen, indem man mindestens Zeichen von sich gibt, dass man Barmherzigkeit hat. Und wenn man das mit den eigenen Kindern nicht hat, dann mit wem? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Al-Hassan im Gebet getragen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Umama bin Zainab im Gebet getragen, und der Prophet hat seine Zunge rausgestreckt, und Al-Hassan und Hussein, die haben mit seiner Zunge gespielt, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte das Gebet länger führen, aber er hörte Weinen eines Kindes, dann hat er das Gebet kürzer gemacht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der war so barmherzig und so bescheiden, indem ein kleines Mädchen kommt zu ihm, die sagt ihm: Komm, hilf mir an einer Sache. Und sie nimmt seine Hand, und der Prophet geht mit ihr, und der macht ihr, was sie von ihm wollte, sallallahu alaihi wasallam. Zum Beispiel, er hat ihr geholfen. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, versuchen, immer Barmherzigkeit in seinem Leben zu haben mit allen Leuten. Und Abi Hurairata رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وفي رواية وذا الحاجة يعني فيهم الضعيف والسقيم المريض والكبير وذا الحاجة يعني إنسان عنده شيء يشغله فلذلك يريد أن يذهب وهذا الحديث واضح بارك الله فيكم تصور ما نحتاج فيه إلى كثير مؤونة لشرحه أنس رضي الله عليه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما معنى خفيف الصلاة طبعا بعض الناس قلوا الله أحد إن أعطيناك الكوثر عند بعض الناس إذا صليت لهم إذا زلزلت الأرض زلزالها وألهاكم التكاثر قال طول نعم وهذا أنا مر معي أتكلم جد هذا مر معي أنا كنت في مسجد فأتاني واحد فقال لي يا شيخ تكلم مع الإمام جزاك الله خير قلت له في ماذا قال قل له يخفف علينا الصلاة فناديت الإمام أنا فقلت له تعال قلت له يا أخي ليش تطول فيهم ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا أما أحدكم فليخفف فقال اسأله ماذا أصلي به قلت له ماذا يصلي بكم قال يعني طول قلت له طيب ماذا يعني ماذا قال يصلي فينا السماء الطارق الشمس ضحاها قلت له هذا يطول قال إيه؟ قلت له والله إنك غلطان يا إمام صلي فيهم اليوم وأنا من باب يعني من باب فعلا فقلت له من يوم طالع صلي فيهم يا أخي إن أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد والعصر قال لي جزاك الله خيرا يا شيخ هذا هو الشيخ اللي يفهم والله أنا مرت معي في إسبانيا كنت في إسبانيا تماما هكذا فلا حول ولا قوة إلا بالله لأنه يا أخوة أصبحت الصلاة عند كثير من الناس فقط روتين أنا أصبحت يلا بسرعة خلصنا يلا شيل مثل خطبة الجمعة أحسن شيء واحد في خطبة الجمعة يقول لهم تعرفوا قصة إبراهيم عليه السلام يقول له أقول له أقم الصلاة والجمعة الجاية إجازة واللي بعدها خلوك في البيت وكذا وهي صارت أسقاط فرض لأنه ما نعرف عظم ما عندنا نعظم قدر الصلاة وما عندنا نعظم قدر هذا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ما عندنا هذا صارت المسألة يلا بسرعة خلصنا ولكن لو في مباراة كرة قدم أو في مسلسل يريد أن تفرج عليه أو في والعياذ بالله مسألة تشغله والله لو بقى 50 ساعة لا يبقى أما لله فنسأل الله العافية ولكن عموما إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ما معنى يخفف ما معنى يخفف هل معنى يخفف أنه يصلي يقول والله أحد إن أعطيناك الكوثر لا بحسب بارك الله فيكم التخفيف عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة كان يقرأ السجدة وكان يخفف كان يقرأ سورة كاملة صلى الله عليه وسلم طويلة ولكن مرة قرأ الأعراف صلى الله عليه وسلم ولكن يختلف التخفيف من إنسان لآخر أما في زماننا يعني فلا حول ولا قوة إلا بالله فيهم الضعيف الإنسان الكبير ضعيف أو الإنسان المريض أو فيهم الإنسان الكبير أو ذا الحاجة إنسان عنده حاجة في رأسه فهذا أكيد سيفكر طول الوقت في هذه الحاجة بارك الله فيكم دسلت حديث وهويت أبو هريرة رضي الله عليه أتصلت دسلت بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ساكت wenn jemand von euch die Gelegenheit hat, die Menschen im Gebet anzuführen, sollte er dieses kurz fassen. Dann unter denen, die hinter ihm beten, könnten solche sein, die schwach, krank oder alt sind. Wenn du jedoch allein betest, dann kannst du so lange Sura rezitieren, wie du magst, das lang machen, wie du willst. In einer anderen Version, und es gibt auch Leute, die Beschäftigung haben. Also die haben etwas, was sie beschäftigt. Deshalb wollen sie schnell. Was bedeutet hier, der sollte kurz fassen? Was ist kurz fassen? Das ist individuell. Es gibt bei manchen kurz fassen, das bedeutet, dass man 3, 4 Seiten vom Koran liest. Für sie ist das kurz. Aber für die anderen kurz fassen bedeutet 2, 3 Eier und fertig. Ich war einmal in Spanien und ich habe dort einen Vortrag gehalten. Dann kam ein Bruder zu mir, war ein Mann so. Und ein großer Mann, das wird stark. Man sieht starker Mann. Er hat mir gesagt, Sheikh, bitte, ich möchte, dass du unserem Imam einen Ratschlag gibst. Da habe ich gesagt, bitte schön, sag mir, was soll ich ihm sagen? Dann hat er gesagt, bitte sag ihm, dass er das Gebet ein bisschen kurz fasst. Der macht sehr lang im Gebet. Und das ist in der Nacht. Und wir sind müde von der Arbeit und so. Ich habe gesagt, okay, kein Problem. Ich habe den Imam und ich habe gesagt, bleib. Imam, komm hier. Der Imam kam. Ich habe gesagt, Achi Barakallahu Fik, hast du nicht das Hadith von unserem Propheten gehört? Wenn jemand das Gebet führt, dann sollte man kurz fassen, nicht lang machen. Der hat gesagt, ja. Ich habe gesagt, ja, warum machst du lang? Er sagt, ich mach lang? Ich habe gesagt, ja. Der Bruder sagt mir so. Der hat ihm gesagt, ich habe dir auch gesagt. Dann sagte der Imam mir, sag, bitte frag ihn, was liest der Imam? Ich habe gesagt, ach, was liest der Imam? Dann sagt er, liest Waschamsi wa Duhaha, Wassamai wa Tariq. Ich habe gesagt, ja, ist das lang? Der hat gesagt, natürlich. Dann habe ich dem Imam gesagt, es war ironisch, ja? Ich habe gesagt, fürchte Allah, warum machst du so lang? Ironisch jetzt. Dann habe ich ihm gesagt, lies mal, قل هو الله احد انا اعطيناك الكوثر والعصر. Der andere Mann, der sagte mir, جزاك الله خيرا. Das ist der Imam, der versteht. Ich meine, das ist ironisch, aber für ihn war das super. Der will so. Deshalb, barakallahu fikum, wisst ihr, warum das mit uns passiert heutzutage? Weil wir keinen Wert mehr an Gebet legen. Wir haben den Wert des Gebetes vergessen. Wir verstehen das nicht. Die meisten von uns, wir können nicht verallgemeinern, aber die meisten von uns, das Gebet ist für sie nur, komm in die Moschee, tak, tak, 2, 3 Raka, 4 Raka beten und nach Hause. Aber wenn er einen Termin hat, woanders, der ist bereit für zu warten. Wenn er ein Fußballspiel gucken möchte, der wird bleiben 5 Stunden, wenn er auch nicht aufstehen kann, dann geht er, wäscht sein Gesicht und sowas, damit er das macht. Ja. Wenn er Termine hat, dann bleibt. Warum? Weil man nicht mehr versteht, was das Gebet ist. Dass das Gebet die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und noch dazu, barakallahu fikum, die Leute, das Gebet, die meisten, la hawla la quwwata illa billah, das Gebet ist für sie nur Routine geworden. Schnell, yalla, tak, tak, nach Hause. Aber das Gebet ist anders. Deshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchmal lang gemacht und manchmal nicht. Aber trotzdem haben die Sahaba gesagt, das war das leichteste Gebet und kürzeste Gebet, was wir erlebt haben mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Hadith heißt, wenn du weißt, hinter dir gibt es kranke Leute, alte Leute, wenn es Leute gibt, du weißt, die sind beschäftigt und die wollen schnell gehen, dann mach nicht lang. Warum? Weil wenn du lang machst und der hat im Kopf nur, der will gehen und der andere ist krank, der wird nicht mehr konzentrieren oder konzentriert werden im Gebet, sondern der denkt die ganze Zeit an seine Krankheit, an seine Beschäftigung, an die anderen Sachen, was er im Kopf hat. So muss man aufpassen. Der Imam ist verantwortlich und er sollte diese Verantwortung übernehmen, indem er versucht, nicht lang zu halten. Und ich meine, wenn die Leute das auch wollen, ich meine, sage ich jetzt, Kopf diesbezüglich? Die wollen nicht. Was willst du machen mit Leuten, die nicht wollen? Jetzt, wenn die Leute nicht wollen, dass sie Koran lernen. Und du willst gerne, dass sie Koran lernen. Aber die wollen nicht. Dann bitte, lernt kein Koran. Allah subhanahu wa ta'ala, du hast versucht, und Allah subhanahu wa ta'ala ist Zeuge, und die wollen nicht, dann bitteschön, warum machst du dir Kopf? Und ich habe Allah das gemerkt. Ich habe das selber gemerkt. Wenn jemand kommt und er macht für die Leute etwas so, 5 Minuten nur reden, Khutbat al-Jumu'ah, ach, super Imam ist er. Und Allah, die haben gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Wallah, ich habe das erlebt hier vor ungefähr 10 Jahren bei uns. Ich war nicht da und dann gab es jemanden, der wollte hier Khutba machen. Ein aus Ägypten kam und der hat Khutba hier gemacht. Ich habe die Khutba später gehört, was er erzählt hat. Der hat Geschichten erzählt, 3 Geschichten. Die 3 Geschichten, die sind erfunden. Die sind nicht von der Sunna. Ich kam zurück, die Leute haben mir gesagt, super Sheikh haben wir gehabt. Allahu Akbar. Ich habe gesagt, warum? Und sagt, der hat so schön erzählt. Natürlich, die waren Geschichten Science Fiction. Science Fiction, was nicht gibt. Ja, Illusion. Das gefällt ihnen. Und deshalb, ich sage, la haula la quwwata illa, du merkst das selber, ja? Du kommst in die Moschee, du hast noch nicht angefangen mit Khutba, einer der schnarcht. Du hast noch nicht angefangen, der schnarcht. Und dann, wenn du ihm sagst, du hast geschnarcht, Achi, die ganze Khutba warst du im Schlaf. Mach Wudu, der sagt, nein, ich habe alles zugehört. Sagst ihm, okay, was war die Khutba? Sagt, naja, frag mich nicht. Und das sind alle Belege, dass die Leute oder viele unter Muslimen den Wert des Gebetes nicht mehr beachten und Jumu'ah nicht beachten. Und ein Imam hat das so gemacht, wir haben ihn fertig gemacht, ja. Du machst lang, dann kam er eines Tages und er ging auf Minbar, der hat ihnen gesagt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, so und so, dann hat er gesagt, kennt ihr die Geschichte von Ibrahim a.s.? Sie haben gesagt, ja. Der hat gesagt, Aqim as-Salah, yalla, Allahu Akbar. Nach dem Gebet stand er auf. Der hat ihnen gesagt, kennt ihr die Geschichte von Musa a.s.? Sie haben gesagt, ja. Der hat gesagt, der nächste Khutba frei. Jum'a kommt nicht. Wallah, das ist der beste Imam in unserer Zeit. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Salli lahum an Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Wir treffen uns morgens zum Unterricht nach Maghrib Gebet باذن الله تعالى. Wir machen weiter mit dem Buch der Heirat, Kitab al-Nikah von Subul Assalam. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.